so haka zaki yi bacin amana idan da raina auren ki ba ni canzara ai soyayya ce nake nake domin Allah ke ma ki mini ba musamin masana kushewa idan na rasa ke cikin duniya zama da kai